guckt er doch mein Name kurz. Und du bist mit Italiener fort. Rocky Baby, komm mit gut. Crazy Baby, need you so. Honey, honey, sugar for me. Baby Blue, I love you so. Du hast mich verlassen, oh yeah. Du hast mich verlassen, oh yeah. Du hast mich verlassen, oh yeah. Baby, baby. Yes.